Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich hoffe, dass ihr ein gutes Wochenende hattet und freue mich sehr, dass ihr da seid. Und wir sind auch wieder da mit einer freien Themennacht, immer montags. Das heißt also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über welches Thema, dann ruft an, nur zu 0800 220 50 50 oder faxt unter 0800 220 50 51 oder mailt unter domian@wdr.de. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten, hier live im Fernsehen und Radio? Das frage ich jetzt die Annika. Annika, 19 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Hallo Annika. Ja, über was möchtest du gerne mit mir sprechen? Was ist dein Thema? Ja, also bei mir geht es um Prostitution. Mhm. Und zwar habe ich 2 Jahre als Prostituierte gearbeitet. Wie alt warst du da von wann bis wann? Ja, das ging so los. Da war ich noch 16, wurde dann 17. Das waren so knapp 2 Jahre. Ja. Jetzt und habe halt da gearbeitet und bin dann durch Zufall halt rausgekommen. Hatte dann eine Therapie gemacht, weil man das ja verarbeiten muss und so. Das war ja nicht alles freiwillig. Und jetzt ist mein Problem halt einfach, als ich halt aus der stationären Therapie wieder rauskam, stand meine kleine Cousine plötzlich vor der Tür mit ihrem neuen Freund. Wollte mich besuchen kommen, sie hatte vorher angerufen. Ich mache die Tür auf, eine kleine Cousine da mit ihrem neuen Freund. Und der neue Freund war halt mein letzter Zuhälter gewesen. Ach. Ja, und ich war halt, hatte mich jetzt halt versteckt. Ich hatte vorher halt bei denen gewohnt. Also der letzte Zuhälter hatte mir ein kleines Apartment zur Verfügung gestellt. Ja. Und weil ich halt ganz aus der Szene halt so raus wollte. Ich unterbreche dich jetzt mal. Ja. Sonst habe ich die Frage vergessen, die ich dich gerade fragen wollte. Du hast erzählt, gerade in der Einleitung, dass du nicht so ganz freiwillig da reingekommen bist, in das Prostituiertenmilieu. Ja, genau. Was heißt das? Du warst 16 Jahre alt und bist in Kontakt gekommen mit der Szene. Wie bist du in Kontakt gekommen? Ja, ich war naiv und hatte mich verliebt in einen älteren Mann. Ja. Der mein Zuhälter wurde und der meinte halt, wie lange waren wir zusammen, in Anführungsstrichen halt zusammen, jetzt im Nachhinein. Ja. Einen Monat oder so und er hätte Geldsorgen und ob ich ihm da nicht raushelfen könnte. Und ich so, ja, ich bin Schülerin, wie soll ich denn da dir raushelfen und so. Mhm. Ja, der Freund, dem ich das Geld schulde, der findet dich sehr attraktiv und so. Und wenn du mit ihm schlafen würdest, wird er mir die Schulden halt entlassen und so. Und hast du das sofort gemacht oder hast du doch eine Weile dich gewunden und gezögert? Ja, also ich habe mich natürlich erst dagegen gewehrt und habe gesagt, nee, du spinnst, das mache ich nicht. Ja, und dann sind wir halt einen Tag zu dem Freund hingefahren. Mhm. Ich wusste nicht, dass es der Freund ist, dem mein damaliger Freund angeblich Geld schuldete. Mhm. Wir waren dann halt bei ihm in der Wohnung und mein damaliger Freund ist dann halt Zigaretten holen gegangen oder musste mal eben kurz weg. Ja. Und ich war dann mit dem anderen Mann allein in der Wohnung und ja, irgendwie kam es dann halt dazu, dass wir halt Geschlechtsverkehr hatten, auch nicht ganz freiwillig. Mhm. Das heißt, er hat mich vergewaltigt, kann man so sagen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Kann man den Begriff gebrauchen? Also, ja, den kann man. Also es fing mit einer Vergewaltigung an, quasi. Genau, es fing mit einer Vergewaltigung an. Und dann hat er das weiter in der Hand behalten, deinen Freund in Anführungszeichen. Genau. Und du hast keine Kraft gehabt, dich zu wehren dagegen? Oder hat er dich unter Druck gesetzt? Hat er dich bedroht mit irgendwas? Ja, am Anfang war ich halt total verstört und so. Und dann kam mein Freund halt wieder und ich so, ihr seid solche Arschlöcher, ich hau ab und so. Mhm. Da hatte ich dann meine erste Ohrfeige von ihm und das ging dann halt weiter, dass er mich richtig verprügelt hatte. Also ich hatte... Also du hast regelrecht wirklich Angst vor ihm? Ja. Ja. Mhm. Also das kann man schon sagen. Ja. Rippenbrüche und alles. So, Tagesordnung. Also Rippenbrüche, also so schlimm alles? Ja, ja, ich war auch mehrmals im Krankenhaus und alles. 2 Jahre dann in dem Prostituiertenmilieu gearbeitet. Mhm. Haben das deine Eltern, die Freunde, die näheren Menschen nicht mitgekriegt? Das war... Ich bin halt nie so ein Mensch gewesen, der so richtig Freunde hatte. Ja. Bekannte hatte ich immer so und Familie. Zu der Zeit ist meine Schwester halt verstorben. Ja. Und meine Eltern hatten dann andere Sorgen und hatten dann andere Probleme. Ach so. Und haben den Blick dann so etwas mehr verloren auf dich, kann man vielleicht sagen. Ja, kann man sagen, ja. Genau. Und dann bin ich auch ausgezogen. Wie war das mit Schule? Du warst während der Zeit am Anfang noch Schülerin. Genau, war ich. Hast du die Schule dann aufgegeben oder nebenher noch weitergemacht? Nee, also ich habe meinen Abschluss gemacht und das war halt immer nach der Schule, haben die mich halt abgeholt und sind dann entweder zur Wohnung oder halt in Dortmund habe ich gearbeitet. Ja. Würdest du mir sofort beipflichten, wenn ich sage, eine Höllenzeit, eine ungeheuerlich schlimme Zeit für dich? Ich glaube, die Hölle ist dagegen echt ein Paradies. Also ich habe echt viel durchgemacht damals. Wie hast du es jetzt geschafft? Du bist ja immer noch sehr jung, jetzt 19 Jahre erst alt. Hm. Dann dich selbst daraus zu befreien, da rauszukommen. Also ich war ja nicht die Einzige, die... Also ich bin dann halt weiterverkauft worden. Das ist üblich so, dass die Zuhälter untereinander Geschäfte machen und dann hat mein damaliger, weiß ich gar nicht, 10.000 oder so für mich. Mhm. Und dann bin ich halt weiterverkauft worden und dann an den dritten, an meinen letzten, den jetzigen Freund von meiner kleinen Cousine. Ja, da kommen wir jetzt gleich drauf zu sprechen noch. Mhm. Bin ich halt verkauft worden und der war halt, oder der ist halt sehr dick im Geschäft und handelt dann auch mit Mädchen aus dem Osten, kommen die dann hier hin und so. Also ein schwerer krimineller Brocken, der Mann. Genau. Kann man so sagen. Ja, das kann man so aussehen. Aber wie bist du rausgekommen? Da muss man doch irre Angst haben, wenn man das mit solchen Leuten zu tun hat. Habe ich auch. Es hätte mich so gesehen fast das Leben gekostet. Ich habe dann hinterher einfach gesagt, als das Messer dann an meinem Hals war, weil ich mich geweigert hatte, weil ich war schwanger und er hat das Kind halt aus meinem Bauch rausgeprügelt, sagen wir so, weil schwanger kann ich arbeiten. Ja. Und ich hatte echt dann das erste Mal wieder mal Todesangst und da habe ich gesagt, ich zeig dich an oder lässt mich gehen. Mhm. Ja, und dann hat er mich irgendwo im Wald rausgelassen und dann mich gejagt und ich weiß gar nicht mehr genau, irgendwann bin ich dann, war er nicht mehr hinter mir und ich bin dann halt zu meinem Cousin und, dann hat mich versteckt. Und er hat dich dann auch in Ruhe gelassen oder hat er dich noch gesucht? Der sucht mich. Also, der sucht dich immer noch? Ja, der ist jetzt durch meine Cousine dann an mich wieder rangekommen. Jetzt, so schließt sich der Kreis dann. Noch eine Zwischenfrage, bevor wir auf die Cousine kommen. Du sagst, du warst in einer Therapie, in einer somatischen Klinik oder psychiatrischen Klinik? Genau, Psychiatrie. Wie lange? Da war ich jetzt 164 Tage drin. Angefangen hat das mit dem Selbstmord, weil ich halt versucht hatte, mich selbst umzubringen, weil ich halt mit der Situation dann nicht mehr klar kam. Ja, also man kann ja, du kannst ja auch jetzt im Prinzip nur so Stichworte anreißen von dem, was dir passiert ist, aber ich glaube, wir alle haben schon kapiert oder erahnen, was du da mitgemacht hast. So, jetzt kommt dieser wahnsinnige Fall, deine Cousine holt dich aus der Psychiatrie ab, sagst du, ne? Ja, also ich war eine Woche wieder raus. Und du warst eine Woche draußen und sie kommt dich besuchen. Genau. Und dann steht der Zuhälter mit vor der Tür. Mit meiner kleinen süßen Cousine, genau. Der, vor dem du weggelaufen bist. Genau. Der dich eigentlich auch noch sucht. Ja. Und da, was ist da passiert in dem Moment? Als er dich gesehen hat, als du ihn gesehen hast? Ja, also er war dann, er wusste ja, dass er mich sieht. Ach, er wusste das? Er wusste das, genau. Ach so. Also er ist ja deswegen mit meiner Cousine zusammen, um an mich ranzukommen. Ach so. Genau. Aber kannte er denn vorher deine Cousine auch oder sind das jetzt wirklich ganz verrückte Zufälle, die da aufeinander gefolgt sind? Nee, er hat, wie sagt man, nachgeforscht. Das ist ja perfide. Das heißt, er hat nachgeforscht, hat sich an deine kleine Cousine, wie alt ist die? Die ist jetzt 15. Die ist 15? 15. Hat sich an die herangemacht? Genau. Und um über die an dich ranzukommen? Genau. Dich zu finden? Wie, jetzt ist es passiert, nun hat er dich gefunden. Wie ist jetzt für dich der Stand der Dinge? Bist du wieder geflohen? Bist du bei der Polizei vorstellig geworden? Was ist geschehen? Also an dem Tag, wo er mit meiner Cousine da war, habe ich meine Cousine halt überredet, dass sie hier pennt und so, weil die weiß davon nichts, die soll davon auch nichts wissen. Ich habe halt immer so Andeutungen gemacht, der Altersunterschied und was weiß ich was alles. Ja. Und auf jeden Fall hat er sie nach Hause gebracht. Mhm. Und dann klingelt es dann halt an meiner Tür und ich bin ja nicht doof, ich wusste sofort, wer es ist. Ja. Hab aufgemacht und hab gesagt, was willst du von meiner Cousine, lass sie in Ruhe, ich töte dich. Ich habe ihn echt angeschrien und weiß ich nicht was. Aber er will ja auch was von dir, ne? Ja, das ist ja der Grund. Und er meinte, du bist ein schlaues Kind, das weiß ich. Entweder du oder deine Cousine. Und jetzt bin ich halt in der Zwickmühle. Entweder mache ich es weiter oder meine Cousine. Und ich möchte nicht, dass meine Cousine das erlebt, was ich erlebt habe. Das heißt, aber im Moment hast du die Hände noch weg von dem Kind gelassen. Ich sag mal, der Jugendlichen gelassen mit 15 Jahren. Kind kann man nicht sagen, aber sie ist ja nur verdammt jung. Im Moment verdammt jung. Ja, er hat die Hände noch weggelassen von ihr. Ja, bis jetzt ist man nicht. Bis jetzt, ja. Und du stehst vor der Zwickmühle, er erpresst dich jetzt quasi. Entweder machst du wieder weiter und steigst wieder ein oder er schnappt sich das junge Mädchen. Genau, also ich habe jetzt immer am Wochenende war ich jetzt schon immer mal wieder bei Kunden. Also ich steige jetzt so langsam wieder ein, weil ich einfach Schiss habe, dass meine Cousine und die sind jetzt nicht mehr zusammen, weil ich jetzt halt wieder ein bisschen für ihn arbeite. Was aber doch hochdramatisch ist und schlimm, dass du, nachdem du diese Aktionen hinter dich gebracht hast, du warst so lange in der Psychiatrie und willst da raus und sagst, die Hölle ist noch geschmeichelt, was ich mitgemacht habe, und jetzt gehst du wieder rein. Ja, aber was soll ich denn anderes machen? Also entweder ich oder meine Cousine. Und ich kenne das Milieu, ich weiß, wie ich mich zu verhalten habe, ich weiß, wie er ist, wenn er aggressiv wird oder wenn er draufschlägt oder so. Hast du denn überlegt, oder ist das für dich überhaupt gar kein Weg, hast du überlegt, dich mit der Polizei in Verbindung zu setzen? Habe ich schon mehrmals gemacht und im Moment bin ich echt so der Überzeugung, Polizei ist immer nur da, wenn man sie nicht braucht. Wenn man sie wirklich mal braucht, ist sie immer sehr schwer ausfindig zu machen. Ja, aber ich glaube in diesem Fall, der ist ja nun so heikel, wäre der Weg zur Polizei wirklich der allerbeste Weg, um dich zu schützen und um auch das junge Mädchen zu schützen. Ja, so wie es im Moment aussieht. Ich war jetzt bei der Polizei. Weißt du was, Annika? Ja. Wir brechen mal sofort in diesem Moment das Gespräch hier ab. Ich möchte nämlich auch, dass jetzt nicht eine Information hier in die Öffentlichkeit gerät, auch nicht in das Milieu und das Umfeld von diesem Mann, was dir eventuell schaden könnte hinterher. Ja. Das machen wir jetzt so. Und wir rufen dich gleich wieder zurück. Das heißt, meine Psychologin ruft dich zurück. Und wir, meine Leute und du, wir beraten zusammen noch weiter, wie wir dir weiter helfen können, dich unterstützen können. Okay? Ja, ist in Ordnung. Ist das okay? Ist okay. Ich glaube, das ist die beste Lösung. Okay. Du legst auf und wir rufen gleich zurück. Okay. Auf Wiederhören. Bis dann, tschüss. Christoph, 22 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Christoph. Wir unterhalten uns über... Ja, erstmal zum Vorredner. Die sollte wirklich schnellstens zur Polizei gehen. Da werden wir jetzt auch gut behilflich sein bei allen weiteren Schritten, die nötig sind. Und zwar, du hattest vor einiger Zeit mal eine Sendung über Lebenslügen. Ja, stimmt. Und, bitte? Ja, das ist richtig, ja. Ja, und ich habe jetzt seit 3 Jahren auch eine ziemliche Lebenslüge. Ich bin seit 3 Jahren auf der Polizeischule. Ja. Ich bin Polizeikommissaranwärter. Und mein gesamter Freundeskreis weiß nichts und meine Familie weiß nichts davon. Weil mein Vater absolut dagegen war. Wie, die wissen nicht, dass du bei der Polizei bist und Anwärter bist, in den Polizeidienst zu gehen? Richtig, die denken alle, ich wäre Krankenpflegeschüler. Ach, das ist ja ein Hammer. Warum? Was ist denn da schlimm? Da ist doch toll, bei der Polizei zu sein. Ja, finde ich auch. Nur mein Vater, der ist früher öfters mal mit der Polizei aneinander gerasselt. Ja? Und warum? Weswegen? Ja, ist egal. Auf jeden Fall ist nicht ganz legal, was er teilweise macht. Okay. Und, ja. Okay, ist es nicht, aber du möchtest nicht drüber sprechen. Also er ist mit der Polizei aneinander gerasselt. Früher mal, ja. Und dann habe ich halt kurz vorm Abi gesagt, dass ich eventuell auf die Polizeischule gehen möchte. Ja. Da habe ich mich auch schon beworben. Ich habe halt auf den Rückruf von der Polizei gewartet. Da waren also schon ganz Einstellungstests vorbei und, ja. Und mein Vater hat halt die Hände über den Kopf geschlagen und gesagt, wenn du da hingehst, du bist nicht mehr mein Sohn und, ja. Habe ich halt gesagt, gut, ich lasse es. Ich gehe zur Krankenpflege. Mach Krankenpfleger. Aber das ist ja auch schon krass. 3 Jahre lang spielst du denen jetzt vor, du wärst Krankenpfleger? Ja. 3 Jahre lang erzählst du dann auch irgendwelche Geschichten, die angeblich im Krankenhaus stattgefunden haben, zu Hause? Richtig. Wohnst du noch zu Hause? Nee, ich wohne alleine. Ah ja. So, der Vater, die Eltern, die Mutter auch, die Mutter weiß es auch nicht. Nee, der Einzige, der es weiß, ist mein Patenonkel. Ja. Du hast gerade am Anfang noch gesagt, wer weiß es sonst auch nicht? Auch der Freundeskreis weiß es nicht. Ja. Hast du eine Freundin? Nicht mehr. Wie lange nicht mehr? Seit wann nicht mehr? Seit einem halben Jahr ungefähr. Das heißt, während du mit der Freundin zusammen warst, wusste die das auch nicht? Die wusste das auch nicht. Boah. Die hat hinterher irgendwie spitz gekriegt, dass ich da nicht richtig in der Pflege drin bin und ja. Also ich habe damals auch, die hat auch öfters von mir geschafft, ich habe sämtliche Klamotten von der Polizei weggeschlossen. Ich wollte gerade sagen, da gibt es doch tausend, wahrscheinlich tausend, Fallen, in die man da rein tappen kann, wenn man so eine Lüge aufbaut, ne? Wo es auffliegen könnte, wo jemand stutzig wird als Angehöriger. Ja. Nach Hause, Ausweis in den Schrank, wegschließen. Ja. Die Uniform in den Schrank, weg. Ja. Ja. So, 3 Jahre geht das jetzt schon so? Wie lange dauert denn die Ausbildung noch? Die ist im Sommer zu Ende. Und dann bist du, wie nennt sich das, welchen Rang? Polizeikommissar. Dann bist du schon Kommissar. Ja, ich bin Polizeikommissar Anwärter im Moment noch. Polizeikommissar Anwärter und in 3 Jahren bist du dann Kommissar. Richtig. So. Und nun, wie soll es weitergehen? Ich weiß es nicht, weil ich fange auch dieses Jahr, nach der Ausbildung, fange ich in der Stadt an, wo wir wohnen. Mhm. Das war nicht abwendbar. Ich habe bei dem Praktikum, also man hat in den Praktikum, ja. Da konnte ich immer noch in Nachbarstädte. Ja. So, aber jetzt werden in meiner Stadt Leute gebraucht und dann werden die Leute mit dem nächsten Wohnsitz in die Stadt gebracht. Christoph, geht es denn jetzt einfach nur darum, dass, allein darum, dass der Vater das nicht gut findet? Oder hast du auch die Sorge, dass du quasi in einen Loyalitätskonflikt gerätst, dass du deinen eigenen Vater eventuell anzeigen müsstest, aufgrund dessen, was er vielleicht getan hat oder tut? Spielt das auch eine Rolle? Ja, das auch. Mhm. Wie denkst du denn über deinen Vater, was er getan hat, was immer es auch sein mag? Ich sag mal, ich respektiere meinen Vater, nur ich heiße es halt nicht gut, was er macht. Das habe ich ihm auch früher schon immer gesagt. Mhm. Ich habe zwar unfreiwilligerweise manchmal manche Sachen mitgekriegt, aber... Ja. Mhm. Und ja, jetzt hat sich die Lügenschlinge ziemlich zugezogen, ne? Ja. Kann man so sagen, ja. Ich möchte nicht wissen, wie mein Freundeskreis reagiert. Bitte? Ich möchte auch nicht wissen, wie mein Freundeskreis darauf reagiert. Ja gut, das ist ja noch ein anderes Thema. Meinst du, dass die sauer sind, weil du sie belogen hast? Oder finden die das auch schlimm, wenn man in eine Polizeischule geht? Ja, es kommt drauf an. Ein paar finden es schlimm. Also ich war früher mal in einer Punkband. Mhm. Meine alte Band, die findet es halt schlimm. Ist normal, ja. Mhm. Für eine Punkband. Aber ich sage, der Rest von meinen Freunden, der wird es vielleicht noch akzeptieren. Nur diese 3 Jahre Lügerei. Ja. Die akzeptieren es nicht, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Da wäre ich auch sauer, wenn ich ein guter Freund von dir wäre. Hast du so einen allerbesten Freund, einen allerbesten Kumpel? Ja. Ja, und dem hast du es auch nicht gesagt. Nur der Patenonkel weiß. Ja klar, wäre ich auch sauer. Würde ich auch sagen, komm hier. Mir hättest du es wenigstens sagen können. So, jetzt ist es aber passiert. Was nutzt es jetzt rumzujammern und zu sagen, wir hätten es so machen sollen oder man hätte es so tun müssen? Jetzt ist der Punkt da, wo du Mund aufmachen musst. Ja. Ohne Rücksicht auf. Und ich finde es auch richtig so. Das ist dein Ding. Du lernst einen ordentlichen Beruf, hast es durchgezogen, hast mit deinen 22 Jahren jetzt bald einen guten Job, einen respektablen Job. Und dann haben die Eltern das verdammt nochmal zu schlucken. Und mit deinen Freunden, tja, das musst du irgendwie versuchen hinzubiegen, indem du dich entschuldigst, das vielleicht auch erklärst, die Zwickmühle mit den Eltern, dass du es vielleicht konsequent dann gemacht hast und es eben niemandem erzählt hast, aus Angst, es hätte ja durchsickern können. Aber da ist natürlich ein gewisses Risiko, dass da einige Freunde wegspringen. Das ist immer schön, das glaube ich schon, ja. Ja. So, was meinst du, wie deine Mutter reagiert? Ja, teils, weil ich sag mal, wenn mein Vater wirklich das durchziehen soll, was ich befürchte, dass er wirklich den Kontakt abbricht, aus Angst, Aber vielleicht durch Enttäuschung, ja. Dass meine Mutter dann mitziehen muss. Ja. Aber mein Vater ist relativ dominant, also. Aber Christoph, dann will ich immer sagen, dann ist es aber auch ein gelinde gesagt beschissenes Verhalten deines Vaters, wenn er den Sohn verstößt, nur weil der Sohn einen ordentlichen Beruf ergreift. Ja. So muss man es doch sehen. Ihm das begreiflich zu machen, das ist die andere Sache. Ja, letztendlich kannst du es ihm nur begreiflich machen, indem du ihn erstmal mit der Realität konfrontierst, indem du dich eben seiner Denkweise nicht unterordnest. Das hast du ja jetzt die ganze Zeit getan, indem du gelogen hast. Ja. Ne? So, jetzt konfrontiere ihn erstmal mit der Wahrheit, mit der Realität. Und da muss man sehen, wie er es auffängt, ob er sich vielleicht nach einer gewissen Zeit wieder besinnt und dass er zur Vernunft kommt. Ich würde es dir wünschen. Wie ist denn das Verhältnis zu deinem Vater? Ja, ich sag mal, nicht immer das Beste, aber wir kommen halt miteinander aus. Mhm. Und dann wollen wir hoffen, dass deine Mutter das zumindest akzeptiert und deine Mutter zu dir steht. Denn da gibt es ja gar nichts zu diskutieren, dass diese Lüge falsch war und dass es schlecht ist und dass es Unsinn ist, was da abläuft. Da gibt es nichts zu reden. Ja gut, das Problem sind aber meine 2 kleinen Brüder, weil die schlagen ziemlich nach meinem Vater. Und das bedeutet? Ja, die rutschen auch so langsam in die Schiene ab. Ja. Wie alt sind die? Also der eine wird 18 und der andere ist jetzt 16 geworden. Ja, dann nimm du Einfluss, du bist der ältere Bruder, versuch das zu machen. Das ist ja völlig egal, ob du jetzt bei der Polizei bist oder nicht bei der Polizei. Mhm. Dahin, wo sie abrutschen, nehme ja, ich versuch das ja schon aufzuhalten. Ja, mach es mit allen Mitteln, die du hast. Und wenn du es nicht schaffst, dann hast du es wenigstens versucht und hast alles Mögliche getan. Aber stehe jetzt zu dir, stehe zu deinem Leben und stehe zu dem, was du da durchgezogen hast. Was ich im Übrigen sehr schräg finde, dass du das so durchgezogen hast. Du kommst aus der Punker-Szene. Der Vater ist ein Polizeihasser. Und du ziehst so ganz heimlich so eine Schule durch. Finde ich irre. Wirklich, Respekt. Finde ich gut. Danke. Ja, wirklich. Also, jetzt musst du dich offenbaren und dann werden die nächsten Monate werden nicht schön werden. Aber es wird sich schon alles irgendwie regeln. Und du hast keine Angst mehr, da in deiner Lüge irgendwie entdeckt zu werden. Richtig. Raus mit der Wahrheit. Gut. Alles Gute, Christoph. Ja. Tschüss. Stefan, 22 Jahre, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Stefan. Mein Thema ist übersinnliche Kräfte. Oh, das ist ein schönes Thema. Es geht darum, war ja letzte Woche Mittwoch bei Stern TV, da war ja Uri Geller. Und darüber haben wir hier auch schon gesprochen und ich habe es auch gesehen. Aber erzähl du. Na gut, da sollte man ja einen Löffel auf den Fernseher legen, ne? So war's. Und ich legte auch einen Löffel auf den Fernseher. Genau. Und dann hat er halt irgendwas im Fernsehen gemacht, ich weiß nicht, irgendwie geschrien und dann ist der bei uns wirklich runtergefallen. Also, du hast einen Löffel auf den Fernseher gelegt? Ja. Auf die obere Kante des Fernsehers? Genau. So, dass er nicht von alleine runterfallen konnte? Auf gar keinen Fall, der lag also auf allen Flächen lag der auf. Ja, war es ein Teelöffel oder war es ein Esslöffel? Ein Esslöffel. Also einen richtigen fetten Esslöffel, nicht so ein kleines Löffelchen, sondern ein Löffel. Ja, es war ein richtiger Löffel und der ist richtig im hohen Bogen, man glaubt es nicht, ne? Der ist einfach runtergefallen. Ich saß ja auch davor und ich hatte auch meinen Löffel oben hingelegt. Mhm. Und Uri Geller sagte ja, man sollte rufen, geh. Ne? So war's. Ja. Und zwar bezogen auf die Uhren, dass die Uhren wieder gehen. Genau. Und dann das habt ihr dann auch so gemacht? Ihr habt dann gegen gerufen und dann flog der Löffel runter? Nee, wir haben eigentlich gar nichts gemacht. Da sollte man ja noch nichts machen. Er meinte nur, der Löffel, der könnte jetzt runterfallen. Und dann hat er halt irgendwas im Fernsehen gemacht. Was er jetzt genau gemacht hat, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ja. Und dann ist er einfach runtergefallen. Das heißt, wie viele Leute waren bei euch im Raum? Wir waren zwei Leute. Zwei Leute. Das heißt, ihr habt euch nicht konzentriert oder den Löffel angeguckt oder irgendwas gemacht? Gar nichts. Ihr habt einfach nur Fernsehen geguckt. Ja, eigentlich überhaupt nicht, weil gerade ich bin sehr realistisch denkender Mensch, also ich könnte mir sowieso nicht vorstellen, dass es irgendwie funktionieren kann. So, und wenn man als realistisch denkender Mensch so etwas erlebt und du hundertprozentig ausschließen kannst, der ist nicht aus Zufall runtergefallen, das Gerät hat nicht gewackelt, es gab kein Erdbeben und so. Wie hast du das denn empfunden? Ja, das war sehr komisch. Das ist doch nicht mehr witzig, das ist doch eigentlich schon erschreckend, ein bisschen gruselig, oder? Ja, kann man so sagen. Ja, finde ich schon. Also als ich das Experiment mitgemacht habe, also bei mir ist der Löffel, wie gesagt, nicht runtergeflogen, da dachte ich so, wenn der Löffel jetzt runterfallen würde, fände ich das gruselig. Ich fände es schockierend. Also ich war nur froh, dass ich hier nicht alleine zu Hause war, ehrlich gesagt. Ja, mit was? Ein Freund oder eine Freundin? Ja, ein Kumpel. Und was hat der gesagt? Wir haben erstmal beide gar nichts gesagt. Wir haben beide erstmal nur den Löffel angestarrt und haben überlegt, wie das passieren konnte. Das kann man sich nicht erklären, ne? Das kann man sich wirklich nicht erklären. Also, was im Studio bei Günther Jauch da passiert ist, da waren ja auch Löffel, die sich verbogen haben und so weiter, da kann man ja immer noch sagen, irgendein Trick. Auch wenn Günther Jauch tausendmal sagt, dass die unbehandelt waren, die Löffel, aber da könnte man ja skeptisch sein. Ja. Aber wenn einem das dann zu Hause passiert, dann ist man ja völlig baff. Wirklich baff. Mhm. Und das Zweite, was passiert war, die hatten auch noch eine Uhr. Das war allerdings eine Quarzuhr, es war keine mechanische Uhr. Ja, wir müssen dazu sagen, dass Uri Geller noch gesagt hat, man sollte kaputte Uhren irgendwie vor den Fernseher holen, ne? Ja. Ja. Die haben wir nicht vor den Fernseher gelegt, also die lag bei uns im Schrank. Und einen Tag später haben wir uns nur mal so just for fun die Uhr angeguckt. Ja. Und sie lief plötzlich wieder. Aber vor zwei Monaten ist die Uhr ausgegangen. Und wir haben noch überlegt, wie wir da eine neue Batterie jetzt herkriegen. Weil die sind ja auch ziemlich teuer, diese kleinen Batterien. Ja. Und dann ist mir das am nächsten Tag eingefallen, habe ich die rausgenommen, die lief wieder und die läuft sogar immer noch. Das ist wirklich sensationell, finde ich. Ja. Das ist wirklich sensationell. So sind ein paar Tage vergangen, wie denkst du darüber heute? Also im ersten Moment ist man ja vielleicht überrascht, ein bisschen geschockt oder so. Wie denkst du heute darüber? Ich weiß nicht, ich kann es mir nicht erklären. Deswegen rufe ich ja an. Ja, ich kann es dir auch nicht erklären. Ich kann es dir nicht erklären. Ich habe so ein bisschen vermisst in der Sendung, das ist da so passiert. Man hätte das irgendwie einordnen oder erklären auch müssen. Es hätte zum Beispiel ein Parapsychologe da sein müssen, ja, der das irgendwie erklärt, ob das eine telepathische Kraft ist, die über das Fernsehen da verbreitet wird oder was auch immer. Ja, ich weiß auch nicht, wie das funktionieren soll. Also ich könnte es mir vielleicht so erklären, dass dieser Uri Geller da irgendwie diese Menschen durch den Fernsehen dazu irgendwie motiviert, übersinnliche Kräfte zu entwickeln. Vielleicht, irgend sowas. So absonderlich sich das anhört, ne? Ja, also ich meine, anders kann es da eigentlich nicht sein. Wobei, ja, ich muss ja sagen, dass ich ihn unsympathisch finde. Ich finde, der ist mir zu marktschreierisch. Der ist wie, ja, so ein Motivationstrainer aus Holland. Mhm. Der redet nur und agiert und macht und hin und her und laut. Ich fände es viel beeindruckender und vielleicht auch noch vielleicht ein bisschen mystischer, wenn er das stiller machen würde. So hat es ein bisschen was Billiges, aber es ist offensichtlich nichts Billiges. Ja, und das, was ich auch noch so überlegt hätte, was wären, wenn man jetzt die Sendung auf Video aufgenommen hätte, ob das immer noch passieren würde? Ich muss auch was erzählen und gestehen. Diese Sendung Stern-TV wurde irgendwann nachts wiederholt. Ja. Und da ich ja nun der Nachtmensch bin, habe ich das nachts nochmal im Fernsehen gesehen. Ja. Und habe in der Nacht, nun war es die Wiederholung, es war nicht die Live-Sendung, das Ganze nochmal ausprobiert, habe nochmal mein Löffelchen aus der Küche geholt, habe den nochmal auf den Fernseher gelegt, es hat auch nicht funktioniert. Aber da sagen auch alle Leute, das geht nur in der Live-Situation, das geht nicht, wenn es eine Aufzeichnung ist, eine Wiederholung. Ja, aber das würde ja die Sache irgendwie widerlegen, dass er irgendwie die Leute dazu motivieren würde. Stimmt, weil das ist, stimmt, ja. Also geht es dann doch nur von ihm irgendwie aus. Er sagt ja auch, dass er per Gedankenkraft zweimal Big Ben, ne, so heißt die Uhr in London, ja, hat stoppen können. Ja. So, glaubst du jetzt nachdem an Gespenster, an übersinnliche Kräfte? Nee, eigentlich nicht. Überhaupt nicht. Ja, aber irgendwie muss es einen doch schon antitschen, wenn man sowas erlebt hat. Ja, es ist auf jeden Fall komisch und ich versuche auch die ganze Zeit eine Erklärung dazu zu finden, aber ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Ich glaube, dass Günther Jauch das in der nächsten Sendung nochmal aufgreifen will, meine ich mich zu erinnern. Das wäre interessant, vielleicht hat er dann einen Fachmann da, der das ein bisschen erklären kann. Ja, das wäre auf jeden Fall gut zu wissen. Also, du hast auf keinen Fall jetzt Angst, irgendwie nachts ins Bett zu gehen und im Dunkeln rumzuspazieren oder sowas, da so weit ist es nicht gekommen. Nein. Nee. Aber vielleicht ist es einfach eine Kraft, die wir noch nicht entdeckt haben, die Menschen noch nicht kennen, so wie die Menschen früher auch vieles nicht kannten, beispielsweise Elektrizität oder so. Ja, kann sein. Ja, kann sein. Wäre auch mal interessant, wie das dieser Uri Geller mal an sich gemerkt hat, wenn er jetzt wirklich diese Kräfte hat. Was? Ich meine, er muss ja irgendwann mal irgendwie gemerkt haben, dass er diese Kräfte hat und dass er so einen Löffel da einfach verbiegen hat. Ja, ja. Also interessant und mystisch und kurios und auch ein bisschen erschreckend, finde ich. Ja, ja, ja. Dass jemand sowas kann. Danke für deinen Anruf. Ja, bitte. Tschüss. Tschüss. Das war Stefan. Und das hier ist Nadja. Und Nadja ist 22 Jahre alt. Ich grüße dich. Hallo, Abend. Nadja, guten Abend. Ja, also bei mir geht es darum, dass mein Mann mich vor einem halben Jahr verlassen hat. Ich allerdings zuvor noch, also kurz vorher von ihm noch schwanger geworden bin. Mhm. Und er jetzt mit meiner besten Freundin zusammen war oder auch ist. Ich weiß es nicht zu 100%. Aber noch nicht zu der Zeit, als ihr noch zusammen wart. Man weiß es nicht. Weiß es nicht 100%. Und es ist wirklich die beste Freundin? Sie war es. Also sie war wirklich die beste Freundin? Ja. Die allerbeste Freundin? Ja, doch, also wo man wirklich über alles drüber reden kann und wie man mies, alles anvertraut hat. Wie mies. Ja, eben, vor allem, wir haben beide immer gesagt, weil sie auch einen Partner hatte, wir haben beide immer gesagt, wir würden sowas nie tun. Also gut, wenn es auseinander gewesen wäre, okay, dann vielleicht, aber man würde sich halt nie in eine Beziehung reindrängen. Mhm. Das ist auch immer noch meine Meinung. So, die Freundin ist weg. Der Mann ist auch weg. Ja. Du bist schwanger? Ich bin schwanger. Ich habe auch schon einen 3-jährigen Sohn von ihm. Ja. Und er kümmert sich halt auch überhaupt nicht mehr um meinen Sohn oder beziehungsweise um unseren Sohn. Wie lange wart ihr denn verheiratet? Wir werden jetzt 4 Jahre nächsten Monat verheiratet. Und ist er denn mit der besten Freundin noch zusammen? Soweit ich weiß, ja. Ja. Also wir haben jetzt auch überhaupt keinen Kontakt mehr, kommt dann überhaupt einmal die Woche ganz kurz, um seine Post abzuholen. Aber ansonsten... Er hat dich verlassen? Ja. Mit welcher offiziellen Begründung? Gar keine. Wie gar keine? Gar keine. Er ist gegangen und sagt, du, geht nicht, will nicht oder wie auch immer. Ohne das vorher, dass du irgendwas gemerkt hast? Ohne, dass ihr gestritten habt? Gut, wir haben uns recht viel gestritten, weil wir unterschiedliche Ansichten in puncto Erziehung und Haushaltsführung. Also wir sind recht unterschiedliche Menschen. Also wir hatten oft Krach, ja, aber man hat sich dann auch eigentlich sehr schnell wieder vertragen. Und naja, also es war für mich nie irgendwie so der Trennungsgrund. Ja, aber es gab nie so ein Gespräch, also dass er gesagt hat, also pass mal auf, wenn sich das und das nicht ändert, ich glaube, das geht dann nicht mehr. Also so eine Warnung, meine ich. Nee. Gar nichts. Es kam von heute auf morgen. Hat er gesagt, ja, ich packe meine Sachen und bin weg. Genau. Hat er dann auch die Sachen gepackt und, ist dann wirklich sofort gegangen? Nee, das nicht. Das war ja das Witzige. Er war praktisch bis Dezember, ja Anfang Dezember war er immer noch bei mir täglich. Mhm. Hat auch hier noch geschlafen und alles. Und obwohl er da auch schon seine eigene Wohnung hatte. Ja. Und gut, irgendwo hatte ich auch die Hoffnung, vielleicht kommt er ja doch wieder zurück. Ja. Aber nee. So, jetzt hast du mich angerufen. Die ganze Lage ist natürlich schon sehr verwickelt, ist mir klar. Gibt es denn jetzt noch ein aktuelles Zusatzproblem dazu? Außer, dass er sich halt gar nicht mehr um sein Kind kümmert, was mir sehr weh tut. Und halt auch dem Kind, weil der Kleine, der ist total verstört, steht am Fenster und Papa und... Also bei jedem Auto, was etwas lauter ist, weil, naja, der Wagen von meinem Mann, der ist halt ein bisschen lauter. Ja. Und immer gleich Papa und weint dann auch, ist kaum noch richtig was. Und also wie war denn die Verbindung zwischen dem Kleinen? Der ist ja 3 Jahre, das ist ja schon ein Alter, wo man gut kommunizieren kann mit Kindern. Ja. War das ein enges Verhältnis zwischen ihm und dem Kleinen? Doch, eigentlich ja. Also er hatte sehr viel Respekt zwar vor meinem Mann, aber ansonsten, er war ein ziemliches Papakind. Und hat der Mann, dein Mann, sich dann auch oft und nach deiner Auffassung noch gerne mit dem Kleinen beschäftigt? Nein, also ich sag mal so, bei ihm kamen erst die Autos, dann kam, sag ich mal, ich und dann der Kleine so ungefähr. Mhm. Und ich meine, er hat den Kleinen auch öfter mal mitgenommen ans Auto zum Beispiel zum Reparieren, also er ist Mechaniker gewesen. Mhm. Und dann haben sie dann zusammen im Sommer dann auch an den Autos rumgetüftelt und alles, also das heißt zusammen, aber der Kleine stand halt daneben. Ich will dir mal sagen, das klingt aber auch schon sehr traurig, wenn du sagst, bei dem kam an erster Stelle erstmal seine Autos. Ja. Und dann kam die Frau und dann kommt das Kind. Das ist schon sehr schlimm, finde ich. Ja, ist es auch, vor allem auch für den Kleinen, weil er begreift das halt auch überhaupt nicht, wie das jetzt halt sein kann, dass Papa sich jetzt gar nicht mehr kümmert. Ja. Und ich meine, er will auch nicht mehr allein ins Auto einsteigen. Wir haben es einmal ausprobiert und es ist aber schon ein bisschen länger her jetzt. Und er will partout nicht mehr alleine mit meinem Mann mit. Also es muss mal irgendwas vorgefallen sein. Ich weiß nur nicht was. Ich meine, dafür ist er auch noch zu klein, dass er mir das sagen könnte, aber... Ja, vielleicht hat er ihn geschlagen oder ihm... Das glaube ich wehgetan, nicht. Wehgetan, ne? Nee, das glaube ich nicht, weil er selber als Kind misshandelt worden ist von seinem Stiefvater. Nein. Also das glaube ich nicht. Also es kann jetzt also durchaus sein, wie du ihn geschildert hast, dass er sich völlig abkehrt, sowohl von dir als auch von dem Dreijährigen und auch von dem neuen Kind, dass er sich um das neue Kind gar nicht kümmert. Nee, das glaube ich auch nicht, dass er das machen will. Also ich denke mal, vielleicht einmal dann kurz ins Krankenhaus kommen, einmal zu gucken, wie sein Kind aussieht. Aber ist das für dich eine schlimme, ich sag mal, so eine Lebensniederlage, dass du sagst, ich war da mit einem Typ fast 4 Jahre zusammen und habe den geliebt. Liebst du ihn immer noch? Ich liebe ihn auf einer Seite immer noch, ja, irgendwo schon, obwohl es halt auch sehr, sehr weh tut. Kann man eigentlich jemanden wirklich lieben, der einem sowas antut, der einem sowas antut und den Kindern, den eigenen Kindern sowas antut? Also ich denke für mich, dass es Liebe ist. Ich meine, ich habe zu meiner Schwiegermutter auch noch sehr, sehr guten Kontakt und meine Schwiegermutter wiederum sagt auch zu mir, Mensch, nicht, dass das vielleicht auch nur das, ja, die Gewohnheit ist. Dass sie vielleicht mag es auch nur die Gewohnheit sein, obwohl... Ja, vielleicht will man es sich ja auch gar nicht so eingestehen, dass man... Vielleicht hast du ja auch viele Sachen übersehen. Manchmal so im Liebestaumel am Anfang übersieht man ja auch oftmals Charaktereigenschaften von Menschen. Das mag auch sein. Ne, und wischt die immer so weg und denkt, naja, so schlimm ist es ja nicht und er meint es nicht so. Und wenn man das dann aus der Distanz sich nochmal vor Augen führt, da wird einem klar, die Anzeichen hatte der damals schon. Ich habe es nicht richtig ernst genommen. Mhm. Ne, mit den Autos hatte der wahrscheinlich immer schon, dass die Autos ihm so wichtig waren. Ja, doch. Ich meine, gut, ich will nicht sagen, dass ich nun gar kein Interesse dazu habe. Also mein Interesse für Autos wurde halt durch ihn halt auch geweckt. Ich meine, ist ja auch gar nichts gegen einzuwenden. Aber wenn das Auto wichtiger ist als die Freundin, dann ist schon ein kleiner Riss in der Birne, ne? Ja, doch, irgendwo schon. Aber ich habe mich mir auch irgendwo damit abgefunden, weil ich habe mir immer gedacht, Mensch, irgendein Hobby braucht jeder. Und halt, dass das erst so schlimm wurde, das war halt erst letztes Jahr. So, jetzt stehst du da mit der Situation, wie du sie gerade geschildert hast. Meinst du denn, dass du jetzt auch stabil genug bist und das alleine wirst durchziehen können mit dann 2 Kindern? Ich hoffe es. Also ich ziehe jetzt auch von hier wieder weg, ziehe wieder Richtung meinen Eltern. Also du kriegst ja Unterstützung von den Eltern auch. Ja, doch. Ja. Also die stärken mir sehr den Rücken. Ich bin auch sehr, sehr froh, wenn mein Sohn ist ein absoluter Oma-Opa-Peppen. Ja. Und ich hoffe mal, dass er vielleicht dadurch auch so ein bisschen stabilisiert wird. Was lernst du aus dieser Geschichte jetzt so für dich und deine Zukunft in Sachen Beziehung? Also ich denke mal, dass ich recht naiv rangegangen bin damals. Mhm. Also ich muss auch sagen, wir kannten uns 99 schon, sind am 01.01.2000 zusammengekommen. Ich bin gleich die erste Woche schwanger geworden, gleich am 28.03. geheiratet. Alles zu früh. Ja, auf jeden Fall. Also das sage ich mir heute auch auf jeden Fall. Mhm. Aber, Also ich würde sagen, jetzt erstmal alles Gute für dich, für die Schwangerschaft, damit das gut über die Bühne läuft. Hat ja bald ein Ende, mit alles gesund dann wirklich passiert. Und dann kannst du dir ja noch ein bisschen Zeit lassen, bis du dich wieder umguckst an einem anderen Partner. Aber dann bist du vorsichtiger sein. Und ja, also im Moment möchte ich auch gar nicht. Ja, also, das glaube ich, ja. Ich könnte zwar, beziehungsweise es wären welche da, die sich interessieren würden. Aber ich kann es im Moment nicht, weiß ich nicht. Ich hänge dafür irgendwo immer noch zu sehr an meinem Mann. Hältst du es für möglich, dass er vielleicht doch nochmal eine Kehrtwende macht? Vor allen Dingen, wenn er den kleinen neuen Wurm sieht? Ich weiß es nicht. Ich kann ihn dazu im Moment zu schlecht einschätzen. Mhm. Also man sagt ja immer, also er ist vom Sternzeichen Zwilling. Man sagt ja immer, der Zwilling hat zwei Gesichter. Ja. Und so kommt es mir so langsam, aber sicher bei ihm halt auch vor. Also er kann der allerliebste Mensch auf Erden sein. Aber er kann auch ein richtiges Biest werden. Ich würde dir fast wünschen, wenn er so wirklich ist, wie du ihn jetzt geschildert hast. Wir wollen nicht so schnell über jemanden urteilen, aber nehmen wir mal an, er ist so, wie du ihn jetzt geschildert hast. Dann würde ich dir fast wünschen, dass er nicht mehr zu dir zurückkommt. Ja, ich weiß auch nicht so ganz genau. Also mir wäre im Moment halt wichtig, dass man sich halt auch mal unterhalten kann, dass man sich einfach nur zusammensetzen kann. Ja, dass ihr zumindest eine Ebene findet. Ihr habt, verdammt nochmal, ihr habt zwei Kinder. Dass ihr eine ordentliche, normale, gute, bekanntschaftlich-freundschaftliche Ebene findet. Eben, genau. Und ihr dann gut miteinander auskommt, damit die Kinder auch nicht drunter leiden. Ne? Das wäre das Optimale. Und dann kann jeder seine eigenen Wege gehen und es wäre in Ordnung. Eben, das habe ich ihm ja auch gesagt. Ich sage, Mensch, wir sind erwachsen. Ich sage, man muss sich doch als erwachsener Mensch zusammen hinsetzen können, einen Kaffee trinken. Mhm. Oder. Wie alt ist er? Er wird 27. 27, ja. Mhm. Ja. Nadja, alles Gute. Ja, für die Schwangerschaft und toi toi toi. Ja. Alles Liebe, tschüss. Alles klar, tschüss. Manuela, 36 Jahre alt. Ich grüße dich herzlich. Hallo. Ja, hallo Domian. Hallo Manuela. Dein Thema. Ja. Ja, ist alles scheiße bei mir. Was ist denn los? Was ist passiert? Ja, 2001. Wir wollten schön 1. Juli verbringen. Schönen Grilltag am Kanal machen. Mhm. Es war auch, vormittags war alles gut, zu Hause jetzt noch. Und ja, wir haben auch was getrunken schon zu Hause. Wer ist wir? Ah, ja, mein Papa. Dein Papa? Es geht ja jetzt auch um meinen Vater, ja. Ja. Und dann sind wir los. Und er wollte erst eigentlich auch gar nicht mit. Und wir haben immer wieder gesagt, ja, dann komm doch mit, Papa, dann bist du nicht alleine, ne? Dann, wir grillen schön, wir haben viel Fleisch gekauft, alles. Mhm. Und meine Kinder waren dabei. Mhm. Ja, und nee, er wollte nicht. Er ist runter in seine Wohnung. Und dann kam er trotzdem nachher hoch, nach einer halben Stunde ungefähr. Und wollte doch mit. Weißt du, bitte? Und wollte dann doch mit. Ja, dann sagt er, Elli, weißt du was? Ich hab doch Lust, ich komm doch mit. Dann seid ihr alle... an den Kanal. Dann haben wir uns ein Taxi gerufen, ja. Mhm. Wer war jetzt alles? Du, dein Papa und noch jemand? Zwei Bekannte von mir. Ja. Ja, und meine Kinder, der Kevin und Nieschen. Und dann seid ihr alle im Kanal und habt dann Picknick gemacht und gegrillt und sowas. Wollten wir, ja. Haben wir vorgehabt, ja. Wir sind auch gut angekommen. Ja. Kevin und Denise sind schon im Wasser reingegangen. Und ich habe das Fleisch alles so rausgeholt irgendwie, ne? Mhm. Und also die anderen beiden, die Kollegen, sie haben schon mal Holz geholt. Jetzt erzählst du das, Manuela, so, in einem solchen Ton, dass ich schon erahne, dass irgendwas Schlimmes passiert ist. Ja, ist mein Papa ist ertrunken im Kanal. Mein Papa ist ertrunken im Kanal? Ja. Während dieser Picknick-Veranstaltung? Ja. Wie ist das genau passiert? Wollte er schwimmen gehen, oder? Ja, der hat vorher meinem Sohn versprochen, dass wir zusammen schwimmen. Mhm. Und da habe ich aber dann auch, also der Kevin war dann auch schon im Wasser. Ja. Und der rief dann schon, Opa, kommst du jetzt auch endlich mal rein? Ja. Und dann habe ich zu meinem Vater aber dann gesagt, ich sage, Papa, du gehst aber runter zu den Steinen. Mhm. Ich sage, du machst dich erstmal ein bisschen frisch. Wie alt ist denn der Papa gewesen? Der Papa, der ist, also der wäre jetzt 70, wird jetzt am 12. April 70 werden, 67. Mhm. 2001, ja, 67. Ist er denn dann zu den Steinen gegangen und hat sich ein bisschen frisch gemacht? Nee, ich habe das kaum ausgesprochen, da hat er schon Körper gemacht. Hat er deinen Herzstillstand gehabt? Nein, ja, nachher schon wohl, ne? Aber da war noch alles okay. Mhm. Der ist noch geschwommen, das war ungefähr 100 Meter, dann noch bis zur Brücke. Ja. Und ja, und dann habe ich mich umgedreht, also er hat mir noch zugewunken, hat mich noch dem angelacht, als wenn er sagen wollte, ne, siehste ja. Mäuschen, ja. Ist doch nicht schlecht gewesen, was ich jetzt gemacht habe, oder ist mir ist nichts passiert. Ne? Und dann war er plötzlich weg? Ja, mein Sohn rief auf einmal, Mutti, Mutti, wo ist der Opa? Ne, ich bin heimlich rausgekommen, irgendwie auf der anderen Seite geschwommen, hätte er sein können. Also er ist in dem Moment, als du dann weggeguckt hattest, ist er wirklich... Da muss der wohl, ja, ja. Da ist irgendwas passiert, hat man das denn hinterher, hat man ihn untersucht, ist eine Obduktion gemacht worden? Ja, untersucht ist gut, nach anderthalb Stunden haben sie ihn hier diesen, hier Defri, wie heißt das, dieser Herz, dieses Ding da, wo sie die Herzströme da... Ja. Den Defi da. Ja, ist ja egal. Weißt du, was ich meine da? Nee, also sie haben ihn nach einer Stunde... Da, wo sie die elektrischen Schocks da durchmachen. Ja, also man hat ihn nach einer Stunde erst rausgeholt? Anderthalb Stunde. Die Taucher, die haben sowieso über eine Stunde, eine halbe Stunde hat die Feuerwehr gesucht, mit dem Boot nur, ne? So mit, Hat man ihn denn hinterher, als man ihn geborgen hatte, ist denn die Leiche untersucht worden, sodass man die Ursache herausbekommen konnte? Die haben zu uns gesagt, der wurde obduziert, aber der wurde trotzdem nicht aufgeschnitten, das weiß ich, von meiner Stiefmutter her. Hat man es rausgekriegt? Die Ärztin vor Ort am Kanal hat zu mir nur gesagt, der hat ein Herz, eine Herzattacke da wahrscheinlich gekriegt. Es kann ja auch sein. Weil der ist ja auch nicht hochgekommen, ne? Ich habe den zuletzt da... sehen, wo ich denen das gesagt habe und die haben den da auch wieder rausgeholt. Ne? Es kann natürlich sein, genau wie du hast es richtig gesagt. Du hast gesagt, mach dich erstmal ein bisschen frisch und geh vorsichtig rein. Ich weiß nicht, wie warm es war an dem Tag. War es warm? Das war total schwül das und heiß. Schwül. Ne? So, der Kanal und ist kalt. Er hat was getrunken vorher und wenn man da total schwitzig. Ja, und dann noch als älterer Mensch und dann einen Kopfsprung reinmacht, direkt reinspringt, ist natürlich wahnsinnig letztendlich. Ist natürlich wahnsinnig, aber es ist natürlich auch eine furchtbare Geschichte für euch. Und aber weißt du, wie ich mich fühle? Oder weißt du, was gestern, beziehungsweise vorgestern mein Sohn zu mir gesagt hat? Ich hatte vorgestern meinen Sohn angerufen. Mhm. Ich sagte, der schläft öfters bei seinem Freund. Mhm. Und auch bei Oma. Ich sage, Kevin, warum warst du so stinkig am Telefon? Mhm. Und dann kam der nach Hause und hat er gesagt, Mutti, ich war traurig, ne? Und das hat er mir das erste Mal gesagt. Er hat das erste Mal darüber geredet, dass er über dem Opa nachgedacht hat, ne? Dass was passiert ist, ne? Weil er ist ja neben ihn ertrunken. Der Junge war damals wie alt? Kevin war, der ist jetzt 12, ne? Ja. 12 war er. Machst du dir denn irgendwelche Vorwürfe? Ja. Warum? Weil du ihn hast. Weil er erst nicht mit wollte. Mhm. Und ich habe eine Bedrängte, ne, komm mit und so, ne, und ja, und dann ist er ja mitgekommen. Aber Manuela, du hast etwas sehr wichtig. Ich mache mir sehr große Vorwürfe. Aber ich glaube, die sind nicht gerechtfertigt. Er ist ja nun dort ein wirklich erwachsener Mensch gewesen und er ist für sich alleine verantwortlich. Und du hast sogar gesagt, mach dich erstmal ein bisschen frisch. Domian, das sagen sie mir aber alle. Ja, aber das stimmt ich doch. Ich bin aber fast täglich am Weinen, ne? Ich bin fertig mit der Ja, weil du natürlich deinen Papa verloren hast. Das ist ja auch völlig normal, dass man da traurig ist. Es ist ja auch normal, dass man so rum spekuliert, ach, hätte ich doch bloß nichts gesagt. Aber das ist keine Schuld, die dich da trifft, nur weil du hast es doch gut. Du hast es doch trotzdem noch was anderes. Ich habe nie was von meinem Vater gehabt. Meine Eltern haben sich nach 20 Jahren scheiden lassen, da war ich 8 Jahre. Mhm. Ich habe jetzt erst, also da, 2000 bis 2001, erst was von ihm gehabt. Da habe ich ein ganzes Jahr fast das nur macht das, für mich gehabt. Das macht das Ganze noch trauriger, das kann ich verstehen. Aber lass uns nochmal über diese Schuld reden, weil ich glaube, weil dich das einen doch dann sehr belastet. Du hast es doch wirklich nur gut gemeint. Ihr wollt alle nettes Picknick machen. Hast du gesagt, Papa, komm mit. Früher habe ich alles gut gemacht. Ja, aber ich hätte es doch auch gemacht. Ich hätte auch gesagt, komm mit. Wir machen es uns gemeinsam nett. Stell dir mal den anderen Fall vor. Er wäre zu Hause geblieben, hätte da vielleicht einen Herzinfarkt bekommen und du wärst nicht da. Dann würdest du dir auch wieder Vorwürfe machen. Nee, Domian, ich glaube, dann wäre es nicht so schlimm gewesen. Dann wäre er in seinem Bett gestorben. Ja. Dann wäre er nicht im Kanal ersoffen, wo wir groß geworden sind. Wir haben am Rhein gezeltet und überall. Ja. Das macht das Ganze natürlich von der Symbolik her und auch, wenn man sich den Tod dann vorstellt. Aber man kann ja hoffen, dass er vielleicht gar nicht mehr viel mitbekommen hat, wenn es ein direkter Herzstillstand war, dass er gar nicht mehr bei Bewusstsein war, dass er das Ertrinken nicht bewusst erlebt hat. Das wollen wir mal hoffen. Ja, aber die hat mir gesagt, der hat wahrscheinlich nichts mehr mitgekriegt. Ja, ich hoffe es ja auch. Das wollen wir hoffen. Zu den Schuldgefühlen. Ich glaube, dass einen das sehr, sehr, sehr belasten kann. Und wenn auch alle Leute sagen, hier, du bist nicht schuld, so denkt man doch immer wieder dasselbe für sich und sagt, und kommt da nicht raus. Um da vielleicht auch so ein paar Tricks rauszukriegen, wie man das schafft, würde ich gerne, dass du mit meiner Psychologin jetzt noch ein paar Worte sprichst. Ist das in Ordnung? Manuela. Ja. Ich sage dir das wirklich von ganzer Überzeugung, dass ich der Auffassung bin, dass du da überhaupt keine Schuld hast. Überhaupt keine Schuld hast. Ich merke, dass du deinen Papa sehr gerne gehabt hast und auch mit dem Hintergrund, dass ihr euch da dann erst angenähert habt, wie weh es dir tut, dass er weg ist. Du hast ihn ja zu nichts genötigt, gar nichts. Vielleicht wäre es gut gegangen, wenn er sich ein bisschen frisch gemacht und abgekühlt hätte. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Ja, der alte Esel hat ja nicht gehört auf mich. Ja. Ich hab den so geliebt, ne? Ja. Alter Arschloch da. Mhm. Liebe Manuela, leg mal auf und wir rufen dich gleich zurück, okay? Alles klar. So machen wir's. Tschüss. Jo, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Jo, tschüss. Und Robert, 20, hallo. Hallo. Hallo Robert. Ja, also mein Problem ist, ich bin verliebt. Und gleichzeitig habe ich aber sowas wie eine Scheu vor Menschen sozusagen. Also es fällt mir sehr schwer, auf Menschen zuzugehen, Menschen anzusprechen und dementsprechend ist es natürlich dann sehr schwer, Zuneigung auszudrücken, irgendwie in Worte oder auch mal hinzugehen und Hallo zu sagen oder irgend sowas. Also die Glückliche. Ja. Weiß sie schon von ihrem Glück? Es ist zu vermuten. Also ich habe ihr was Kleines zu Weihnachten geschenkt gehabt, so ein Glückstein. Ja. Und das ist zu vermuten, denke ich mal. Also ihr habt jetzt seit Weihnachten nicht mehr kommuniziert? Doch, aber eben nur so minimal mal Hallo oder so. Aber es fällt mir halt eben sehr schwer, mich zu artikulieren. Und wenn ich dann mal wirklich was sage oder so, dann ist blöd. Also sind eher übelst im Stress zurzeit wegen Klausuren und Hausarbeiten schreiben und so weiter. Du bist da Schüler? Nee, Studium. Studium. Und wo hast du sie kennengelernt? Im Studium. Also ich bin zweites Semester, sie ist erstes Semester. Ach so, da lauft ihr euch auch schon mal in der Uni irgendwie Ja, also wir haben zwei Kurse sogar zusammen und das sind halt beide sehr arbeitsintensiv. Also das ist halt das Problem auch dran. Also, was studierst du denn? Viel für tun, hat dann wenig Zeit. So. Ja, verstehe. Was studierst du denn? Philosophie. Philosophie? Ja. Wie schön. Und die junge Dame, was studiert die? Auch Philosophie? Auch Philosophie und noch Psychologie und Rechtswissenschaften im Nebenfach ich habe Politikwissenschaft und neue Geschichte. Jetzt, hattest du denn vor Weihnachten mit ihr auch schon mal irgendwie schon mal gesprochen? Ja, so halt, wenn man sich sieht, also mal Hallo oder so, aber nichts irgendwie tiefgründigeres sozusagen. Dann finde ich es, wenn du ein scheuer Mensch bist. Mhm. Ich meine, ist es ungewöhnlich für einen scheuen Menschen, dass er jetzt hier in aller Öffentlichkeit anruft? Sowas fällt mir nicht schwer. Es ist kurios, aber sowas fällt mir nicht schwer. Ja, aber für einen scheuen Menschen finde ich es schon beachtlich und respektabel, dass du dann den Mut gehabt hast, ihr ein kleines Geschenk zu Weihnachten zu schicken. Hast du es geschickt, ja? Gegeben. Finde ich schon sehr mutig. Ja, also das war so, also ich glaube, ich hätte mich wahrscheinlich in dem Moment auch nicht getraut, aber dann gibt es halt noch auch ein Erstsemester, der ist wo scheinbar mein Konkurrent, wie ich das wo mitkriege oder so. Und der hatte ihr in dem Moment auch was gegeben. Ach so. Und dann dachte ich, jetzt musste dann. Ist alles zu spät. Ach, der hatte das auch schon vorbereitet und zufällig standst du daneben und hast es gesehen und du hattest auch schon was vorbereitet. Genau. Das ist ja irre. Ja, das ist... Das ist ja verrückt. Aber ich glaube, sonst hätte ich mich nicht getraut, muss ich ehrlich sagen. Wie hat sie denn direkt dann in dem Moment drauf reagiert? Und hat sie es direkt aufgemacht, das Geschenk? Nee, also ich habe gesagt, noch nicht aufmachen, weil noch nicht 24 ist, also es war vorher. Und aber sie hat sich so schon sehr gefreut, wobei ich denke mal, vielleicht weil sie jetzt zwei Sachen gekriegt hat oder so. Ja. Ich weiß nicht. Und so sind die dann kam sie in der Woche nach, also dann wo das Semester wieder losging, dann weiterging im neuen Jahr, kam sie dann hin zu mir, ja, hat sich nochmal bedankt und richtig. Und da habe ich so richtig voll schüchtern abgeblockt direkt. Richtig wie abgeblockt eigentlich. Was hast du denn gesagt? Und sie, da ärgere ich mich jetzt noch drauf. Also sie hat gesagt, Robert, ich danke dir sehr herzlich für das Steinchen, das ist sehr süß und sehr nett und ja, so. Ja, und da hat sie mich noch gefragt, wie ich drauf gekommen bin und ich so ganz abgeblockt, ja, ich habe keine Ahnung, ich habe mich beraten lassen im Laden und nach dem Motto, geh weg und ich will nicht, total blöde eigentlich, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir irgendwas unternehmen. Ja, ich muss dich jetzt irgendwie anstacheln, sonst gibt das nämlich nichts. Ja, sonst ist sie nämlich bei dem anderen, der auch ihr ein Geschenk gemacht hat. Und ja, du, und du guckst in die Röhre. Also du findest sie sehr süß und sehr nett. Ja. Erstmal vom Äußerlichen, wie sie so drauf ist, weißt du ja noch nicht so genau. Ja, eben, das ist halt. Ich würde sie eigentlich auch erstmal gerne kennenlernen. Vielleicht sage ich von selber, ach, die ist doch nichts für mich. Ja, du sollst ja nicht gleich mit ihr in die Kiste gehen und sollst sie auch nicht. Und sollst sie auch nicht gleich heiraten. So, es muss jetzt, ich meine, die Grundvoraussetzungen sind doch optimal. Es gab schon einen Kontakt. Würde man meinen, aber. Du hast ihr was Nettes geschenkt, sie hat sich bedankt und, wichtig, ihr begegnet euch ständig. Ne? Das ist ja ganz wichtig. Manche Leute, die in so einer Lage sind, die sehen sich ja kaum. So, jetzt musst du wirklich Mann sein, aber wirklich Mann sein und in der nächsten besten guten Gelegenheit sie ansprechen. Ich will jetzt nicht hören, ich bin scheu. Verdammt nochmal. Was soll ich sagen? Du also ich sagst. Nicht, so Moment, ich sag dir das jetzt, was du sagst. Okay. Du wirst sie erstmal ein bisschen ansprechen und ihr werdet über Studium plaudern. Und dann wirst du vorschlagen, dass ihr gemeinsam mal ins Kino geht oder essen geht. Also, du wirst lernen, das habe ich sogar schon geschafft, sie mal zu fragen, ob sie mal einen Kaffee mit mir trinken geht. Oder so, einen Kaffee, ja. Und da meinte sie, sie hatte Zeit, so viel zu tun. Das ist schon mal ein schlechtes Zeichen. Ja, eben. Das finde ich auch. Das ist ein schlechtes Zeichen, weil das ist eine doofe Ausrede. Ja, ist es. Das ist ja das. Könnte darauf hindeuten, dass sie mit dir nichts zu tun haben will. Also, was heißt das? Du musst noch einen Versuch unternehmen. Um Klarheit zu gewinnen. Du musst genau das gleiche nochmal machen. Nochmal einen Vorschlag für Kaffee, Kino, Essen oder weiß ich was. Und wenn sie dann nochmal einen Korb gibt, dann würde ich sagen, vergiss sie. Oh Gott. Ja. Aber du kannst ja jetzt nicht hier rumjammern und da still und leise vor dich hin Kant und Nietzsche lesen und weiß ich was. Und das Leben geht an dir vorbei. Ne? Nee, das geht nicht. Du musst ja schon ran. Es gibt ein altes Lied von Nina Hagen, das heißt, wenn du scharf bist, musst du rangehen. Und kenn ich nicht. Ja, ist ein altes Lied. Und in gewisser Weise, das muss man ja nicht nur sexuell sehen, bist ja scharf auf sie. Ja, irgendwie schon. Irgendwie schon, ja. Also Robert, du Philosoph, was willst du mit Philosophie mal machen? Was willst du machen damit? Ja, mal sehen. Also schließen ja nur 5% ab Philosophie und die kriegen dann irgendwie einen Job so halt als Schreiber oder irgend sowas in die Richtung. Ja, aber schon ein Studium? Ja, macht Spaß. Also genau. Ist interessant. Also toi, toi, toi mit dem Studium, aber jetzt erstmal toi, toi, toi mit der... Mit ja, der, danke. Ich werde es versuchen. Ich drücke dir alle Daumen. Danke. Tschüss. Tschüss. Heike, 40 Jahre alt. Guten Morgen. Ach, die Heike. Die Heike hat schon aufgelegt. Dann haben wir hier Marion, 39 Jahre. Guten Morgen. Ja, hallo, Domion. Hallo, Marion. Grüß dich. Was ist denn dein Thema? Bitte? Was ist denn dein Thema? Ja, mein Thema ist, dass ich glaube, dass mein Lebensgefährte homosexuell ist. Oh. Ja. Wie lange seid ihr schon zusammen? Wir sind jetzt etwas über 8 Jahre zusammen. Und warum glaubst du das? Weil es da gewisse Andeutungen gibt. Mhm. Und weil sich das auch in sexueller Hinsicht bemerkbar macht. Weil, ich habe Sie verstanden, weil? Weil sich das auch in sexueller Hinsicht bemerkbar macht. Wie meinst du das? Erklär es mir. Oh Gott, wie soll ich das erklären? Also, ja, du sagst, es gibt Andeutungen, es gibt Hinweise. Was sind das für konkrete Hinweise? Zum Beispiel so Sprüche, wo er immer gesagt hat, ja, so ein bisschen Bischalt, nee, okay, da sollte man jetzt nicht so viel drauf geben, aber das ist auch beziehungstechnisch zwischen uns nicht läuft. Absolut nicht. Und das macht mich echt, das muss ja nicht unbedingt, runter. Ja, verstehe ich, aber das muss ja nicht unbedingt ein Indiz sein, dass der Mann schwul ist. Seit wann denkst du, dass er schwul ist? wann denke ich das? Ich sag ja seit ungefähr 3-4 Jahren. 3-4 Jahre. Jetzt sehe ich hier auf meinem Bildschirm, dein Mann heißt Lutz, ne? Mhm. Und der ist 37 Jahre alt. Mhm. Und der ist auch neben dir. Der steht oder sitzt neben dir. Richtig, korrekt, ja. Könnte ich ihn denn mal haben? Natürlich. Dann frage ich ihn doch einfach mal direkt, okay? Mhm. Dann gib ihn mir mal, Marion. Ja, schönen Abend. Ja, hallo Lutz. Ich grüße dich. Hallo. Jetzt hast du ja gerade mitgehört, was deine seid ihr eigentlich verheiratet oder seid ihr einfach so zusammen? Wir sind verlobt. Ihr seid verlobt? Ja. Seit 8 Jahren? Richtig. Also deine Lebenspartnerin. Was sie sagt, bist du schwul oder bist du nicht schwul? Ich bin nicht schwul. Definitiv? Definitiv, ja. Kannst du dir erklären, warum sie das so sagt und wie sie auf den Trip kommt? Ja gut, da waren einige Gegebenheiten, die mich verleitet haben, auch im Alkohol, zu sagen, ich wäre schwul, das die Friedenswillen und überhaupt schon. Achso, naja, weiß ich ganz genau, auch wenn es bei uns nicht 100%ig im Bett läuft, zumindest mindestens 90% im Bett. Und ich weiß, dass ich diese Frau liebe und ich weiß auch 100%ig, dass ich nicht schwul bin. Mhm. Ach, du hast so um diese lieben Friedenswillen, hast du im Suff mal zugegeben, ja, komm, sag still, ich bin schwul? Richtig. Na, das ist aber auch eine Art und Weise. Weil sie das immer wieder gefragt hat und dir das quasi so reindrücken will irgendwie. Ja, genau. Mhm. Ihr sagte Marion ja auch gerade schon, dass ihr nicht so zufrieden seid mit euch und der Beziehung. Oder dass sie nicht so zufrieden ist mit der Beziehung. Deswegen, dass sie nicht zufrieden ist. Du bist zufrieden? Ich bin schon zufrieden, ja. Ja, aber ich glaube, dass man, wenn der eine Partner nicht zufrieden ist, muss der andere automatisch deshalb auch nicht, sollte nicht zufrieden sein, weil er den Partner ernst nimmt. Sie hat ja Gründe, weswegen sie nicht zufrieden ist. Verstehst du? Verstehe ich, ja. Also ich finde schon, wenn der Partner sagt, ich bin nicht zufrieden, und wenn man selbst meint, es ist ja alles in Ordnung, dann müsste man wach werden und denken, nee, komm, offensichtlich ist nicht alles in Ordnung. Ja gut, aber das sind krassierende Vorwürfe, die ich mir irgendwie auch zu Herzen nehme. Ja. Und gut, ich bin irgendwo der Sündenbock, ne? Ja. Also da ist eine ganze Menge irgendwie auch an Missverständnissen, glaube ich, bei euch da, ne? Richtig. Der eine sagt dieses, der andere sagt das, der eine denkt dieses, der andere denkt dieses, wiederum anders. Nur ist die Sendung gleich vorbei. Lutz, ich möchte bitten, dass wir für euch noch kurz erreichbar sind gleich. Ich würde euch gleich gerne nochmal anrufen. Leg du mal auf und wir rufen gleich nochmal an, okay? Okay, kein Thema. Okay, grüße Marion, bis gleich, tschüss. So Freunde, das war's für heute Nacht. Jens Diegel war in der Technik. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich freue mich auf euch, macht's gut. Eine schöne Nacht wünsche ich. Bis dann, ciao.